Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Karl Günther Hufnagel lebte von 1928 bis 2004. Er kam aus Bayern und beobachtete Zeit seines Schriftstellerlebens die Menschen in ihrer Provinzialität, in ihrem religiösen Wahn und in der Verdrängung von Geschichte. Hufnagel schrieb Drehbücher, Hörspiele, Romane. Astrid Littfass hat eine Prosaarbeit von Hufnagel für das Hörspiel bearbeitet. Sie trägt einen interessanten Titel. Hören Sie die Produktion von Christian Berkel in der Rolle des Reporters, in der Regie von Andrea Ghetto aus dem Jahr 2006. Geburt eines Dichters im Bürgerkrieg nach Karl Günther Hufnagel. Hörspielbearbeitung Astrid Littfass. Anschlag auf Reporter! Feiger Anschlag auf bekannten Reporter. Mein Sohn hat auf den Reporter geschossen. Es war mein Sohn. Er hat den Glauben, er verkörpert die Jugend, die anderes will als er, der Reporter. Anderes als die Buntheit, mit der er verführt, bis die Leute tun, was er sich wünscht. Aber er wünscht sich nichts, er dampft nur Unwürdiges aus, er macht sich über ehrliche Menschen lustig. Anschlag auf Reporter? Frau läuft amok. Monstermutter tut nichts leid. Ein Traum wird wahr. Mutter des Schützen erhängt sich. Sie haben auf mich geschossen. Einer, zwei, vielleicht sind sie eine Gruppe. Ich habe sie nicht gesehen, aber sie laufen herum. Sie haben auf mich geschossen. Ich will sie nicht wahrhaben. Sie haben Namen, nur kenne ich die nicht. Ich fühle mich hilflos, ihnen ausgeliefert, weil sie um mich her sind, mir ausweichen, ehe ich sie greifen kann. Aber ich kriege sie. Momentan herrscht Stille. Morgen wird wieder Lärm sein. Morgen ist Dienstag. Heute ist Stille. Durch die Fenster der Redaktion schaue ich auf die fleckigen Ziegeldächer des alten Wohnbezirks. Die Hinterhöfe scheinen leer und stumm. Sie geben Rätsel auf. Die Unbegreiflichkeit des Hasses ist der Schleier vor meinem Blick. Aber ich schreibe. Ich schreibe Gedichte. Mein Beruf, den ich im Augenblick dieses Schreibens verleugne, hat die Empfindlichkeit für mich selbst beschädigt. Das Schreiben genauer Wörter gehört zu meiner Regeneration. Ich lerne meine Gedichte auswendig. Ich rede zu mir, ich höre mir zu. Manchmal erscheinen meine Gedichte als Inschriften an den Wänden des Zimmers. Ich lese sie mir laut vor. Schon bildet sich eine Melodie. Die Wirklichkeit bildet sich mir zum Gesang. Ich bin Dichter. Ich habe mich satt. Ich fühle mich wohl im Überdruss, als wäre Blutlosigkeit ein Geschenk der Natur, ein Trost für alle, die altern. So ist das sicher gemeint. Ich heiße Anneliese, für die, die an mich schreiben. Für meine Leserinnen, die meine Freundinnen sind. Liebe Karin, Sie müssen ihm Zeit lassen und Ihre Zweifel beiseite schieben. Vertrauen ist das Gute. Es ist wirksamer als alle Tabletten. Es stärkt die Nerven auch in den schwachen Augenblicken vor Enttäuschungen in der Umgebung von Murks. Vertrauen Sie ihm. Vertrauen Sie sich aber auch einer guten Freundin an. Es wird helfen. Wir jubeln zusammen vor Glück. Das Glück war in Auftrag gegeben und es wurde geliefert. Es sieht nach nichts aus, wie Glück eben aussieht. Ein Traum ist wahr geworden. Meine Freundinnen halten ihre Gewinne in den leeren Händen. Sie schauen darauf und bestaunen ihren Anteil. Ich kann es nicht fassen. Einer hat auf mich geschossen. Mein Sohn sagt, alles, was keinem unmittelbaren Zweck dient, ist wichtig. Alles, was sich nicht lohnt, ist wichtig. Der Reporter war nur das zufällige Zeichen. Er hat einfach Pech gehabt. Rosi weiß nicht, dass auf mich geschossen wurde. Ich habe es ihr verschwiegen. Sie schafft es, meine Zeitung zu übersehen. Sie verachtet meine Artikel. Meine Frau verachtet meine Zeitung, meine Kolumne. Was mich wütend, dann wieder traurig stimmt. Denn ich bin meinen Lesern nahe. Ich bin gerührt, denke ich an meine Fans. An ihren Blick, wenn sie meine Zeitung aufblättern. Ich liebe den einfachen Menschen, der mich braucht, weil er sich zurechtfinden will in seinem Leben. Ich leide mit ihm. Ich freue mich mit ihm. Ich feiere seine Feste und keine anderen. Niemanden verlache ich. Verspotte mich nicht selber, das mögen sie nicht. Jeder Unernst wird registriert. Ich empfehle mich ihnen. Ich errate ihre Wünsche, mehr noch ihre Schmerzen, die ohne Aufruhr hinzunehmen ich ihnen ermögliche. Ich reiche meinem Leser die Hand. Er ergreift sie. Es gibt Gerechte und Ungerechte. Zwischen denen ist Krieg. Der künftige Sieger muss schlau und schnell sein, zuschlagen, wo es der Gegner nicht vermutet. Auf Nebenkriegsschauplätzen. Dort kann er aufräumen, während ihn der Feind anderswo sucht. Fische schreien nicht. Sie sind bequem zu schlachten und schmecken zart. Wenn man sie richtig zu zerteilen weiß, lassen sie sich ohne Umstände verzehren. Die Ungerechten sind eine Gefahr, die verharmlost wird. Der Ungerechte ist jener, der nicht gerechtfertigt ist, seinen Platz nicht hat, ohne Pünktlichkeit vegetiert. Der Ungerechte ist der Schmarotzer, der uns arm macht. Den Schmutz bezeichnet er als das Normale. Er schreckt nicht davor zurück, die Welt schlecht zu reden, sie als Kloake zu beschreiben, in welcher der schlechte Mensch munter wird. Der Mensch ist aber gut und er will gut bleiben. Aber die Verderbnis ist fortgeschritten. Der Brave wird verspottet, die Frau nicht geehrt, die Anständigen haben das Nachsehen. Abstauber eröffnen Bordelle für immer mehr Kundschaft. Wir nehmen den Kampf auf. Der Krieg ist der Stolz des Mannes, der sich zu wehren getraut. Wir lassen unsere Ehre nicht ruinieren. Der Mensch ist gut, ist nur verführt von Schmierfinken und Bilderfälschern und er fürchtet sich. Der Mensch ist gut. Und er muss sich wehren, ehe es zu spät ist. Ich bin eine Produktionsstätte. Ich bringe Wirklichkeit in meinen Adern zum Kreisen. Ich habe ein Ziel erreicht. Ich jage meine Leser hinter dem Kindsmörder her. Ich erlaube ihnen, in die Rabenmutter zu beißen. Ich trinke Bier mit ihnen. Wir stoßen an, von ihnen droht mir nichts. Es sind meine Freunde. Ich habe nur Freunde. Ich verschenke mich. Ich löse mich auf in Teile. Ich bin überall dabei. Die Stadt entsteht nach dem Bild, das ich mir von ihr mache, das ich dechiffriere. Ich leuchte aus, dann wieder verdunkle ich. Ich schalte und walte noch in den Kanälen. Ich pfeife. Meine Leser kommen, ich taste sie ab, um zu prüfen, ob sie meine Geschöpfe sind. Es sind meine, mir entgeht keiner, solange ich den richtigen Ton treffe, und ich treffe den richtigen Ton, der je nachdem schrill ausfällt oder sanft, klagend oder zornig. Von niemandem haben Sie mehr Freundschaft zu erwarten. Jeder von Ihnen ist mir ein Wort wert. Ein unbegreiflicher Irrtum, dass einer von Ihnen auf mich geschossen hat. Ich kann es immer noch nicht fassen. Mein Sohn hat auf den Reporter geschossen. Aber nicht der ist das Opfer. Das Opfer ist mein Sohn. Die Polizei spricht von einem Attentat. Eine Schlagzeile nur hat man aus mir gemacht. Ich werde ihn finden. Vielleicht verzeihe ich ihm. Vielleicht war es ein dummer Streich, ein Zufall. 3 Fehlschüsse, 3 Kugeln im Holz der Garagentür. Terroristen, schrien die Passanten. Es waren Terroristen. Mir können die Schüsse nicht gegolten haben. Meine Leser hängen an mir. Ich schreibe im Auftrag. Die Zeitung, wie sie draußen verkauft wird, lässt nichts mehr ahnen von der Pein der Erfindung. Aber ich bin eingeübt. Ich erlaube mir keinen Zweifel. Ich glaube. Ich glaube mir. Ich liefere die Chance zur moralischen Entrüstung. Halte mich an Orten auf, die meine Lieben nur unter meiner Führung zu betreten wagen. Ich bin der Richter und der Reporter meiner Zeitung. Ich bin der Täter, über den ich urteile. Warum soll ich mich wehren gegen das Gefühl von Allmacht? Es ist nützlich. Gleichzeitig aber empfinde ich nichts. Meine Haut ist dünn. Ich muss mich schützen. Ich habe ein Recht, mich zu schützen vor den allgemeinen, den banalen Grausamkeiten, die ich dauernd aufspüre. Ich benötige Material. Ja, ich lechze nach verwendbarem Material, nach den Wundern des Ordinären, der Wahrheit meiner Kolumne, von der ich Unfehlbarkeit verlange. Ich bin ein gläubiger Mensch. Lachst du? Du lachst nicht über dich. Nur über andere. Wenn du keine Leser hast, brauchst du nicht zu schreiben. Wenn du nicht schreibst, gibt es nichts mehr zu berichten. Wenn es was zu berichten gäbe, würdest du drüber schreiben. Täglich lügst du. Du lügst auch, wenn du nichts tust. An dir ist alles Lüge. Dein ganzes Leben ist Lüge, weil es gelogen ist. Machst du den Mund auf, kommt eine Lüge. Du bist so normal. Pfui Teufel. Ich werde den Beruf wechseln. Was kannst du denn noch? Willst du? Nein. Warum nicht? Du willst doch immer. Heute nicht. Weil du noch mit der Kleinen zusammen bist? Wie heißt sie nochmal? Angelika. Angelika. Die Schöne und das Schwein. Weil du ein Schwein bist, hat der Junge auf dich geschossen. Du bist ein Verräter. Ich liebe meine Menschen. Ich liebe sie. Es sind alles meine Menschen. Denn sie schreiben mir und ich antworte. Schon am Morgen unter der Dusche weiß ich, dass ich sie liebe. Ich mache mich schön für sie. Ich liebe ihre Schmerzen, die auch die meinen sind. Ich liebe sie, wenn sie das Kuvert mit ihrem Rückporto aufgerissen haben, wenn sie lesen, was ich für sie bedacht habe. Ich habe Ahnung von Frauen. Frauen sind die Glücklichen. Immer wieder sind sie glücklich. Was verstehen Männer davon? Nichts begreifen die vom Glück. Wir tun uns leid. Männer liefern uns den Grund dazu. Wer sich leid tut, ist schon im Glück, denn er hat Recht. Und gibt es Angenehmeres, als im Recht zu sein? Im Recht ist einer, wenn ihm Unrecht geschieht. Also, was ist nun mit dir? Nichts. Ich will nicht. Du hast keine Ahnung. Es kann ein Genuss sein, missbraucht zu werden. Gewöhnt sich eine Frau daran, wird sie fröhlich und klug. Deshalb gibt es so viele fröhliche, kluge Frauen, die sich miteinander nicht langweilen. Wir haben eine Menge Spaß, den wir vor euch geheim halten, den ihr aber sowieso nicht wahrnehmt. Wir werden gern misshandelt. Dann klagen wir es uns, eine der anderen. Wir trösten uns gemeinsam mit unserem geheimen Wissen. Das ist schöner als ficken. Männer brauchen wir nur, damit wir uns was erzählen können. Wir sind eine große Gemeinschaft. Von mir wird keiner reingelegt. Du bist doch nur ein Stück Scheiße. Alle lügen sie alle. Ich aber leide keine Not. Ich habe viel Freude. Schließe ich die Augen, spüre ich das Blut, wie es fließt. Auch unter den Lidern, das ist Harmonie. Ich schwimme, lasse mich treiben, werde müde in einer Seligkeit, die keine Begrenzung kennt. Nichts gibt es außer dieser Schönheit, die ich erschaffe. Meine Freiheit ist das Schließen der Augen, ein Friede im Schlachtfest, die Ruhe im Lärm, der angeschwollen ist zur Unüberhörbarkeit. Manchmal kriege ich die Kurve ins Jenseits und bin wieder von mir überzeugt. Mein Kapital ist die milde Verzweiflung des Gemüts, die eine unverzichtbare Rolle spielt für den Erfolg in der Branche. Ebenso eine gewisse Religiosität. Zyniker erreichen nichts. Mir ist nichts Menschliches fremd. In der Kreatur weiß ich Bescheid, jede ist zu trösten. Jede hat es nötig, getröstet zu werden. Meine Augen bleiben immer freundlich. Mit ihnen blicke ich auf meine Gemeinde. Manchmal überkommt mich Herzlichkeit. Angelika! Angelika! Ich bin glücklich! Bei seinen Interviews begleitet den Reporter seine Freundin Angelika mit ihrer Kamera. Das hat sich im Laufe der Zeit so ergeben bei Ihnen. Die Terrasse. Der Staatsanwalt sitzt Ihnen gegenüber. Marineblauer Jogginganzug, Turnschuhe, graumeliertes, gewelltes Haar, gebräunte Haut. Ehering. Es darf nicht fotografiert werden. Auch nicht das Haus. Der Garten. Der Staatsanwalt zeigt einen gleichmütig heiteren Gesichtsausdruck. Seine Frau schenkt Kaffee für die drei ein. Dann zieht sie sich lächelnd zurück. Ich bin zuständig für eine überschaubare Sache. Das Gesetz. Das Gesetz ist ein Verlangen nach Tischsitten bei Individuen, die ohne Manieren entweder an ihrem Fraß ersticken oder sich beim letzten Knochen prügeln würden. Der Zweck des Gesetzes ist ein kleiner, ausgerichtet nach unserem Maß. Gegen das Gesetz ein gültiges Recht ins Feld zu führen, zwingt Verrückte in den Terrorismus. Für den bin ich persönlich zuständig. Ich kenne zwei Arten von Terror. Bei den Tätern trenne ich Mörder von Schlechtern. Mit Schlechtern haben wir es in Ihrem Fall zu tun. Sie und Ihr ekelhaftes Blatt, das Sie Zeitung nennen, verstoßen gegen den Kodex unserer tradierten Anständigkeit. Sie sind sittenwidrig. Gegen Sie habe ich nichts in der Hand, denn gegen ein Gesetz verstoßen Sie nicht. Sie füttern Ihre Leser mit Unrat und erwarten, dass die wohlriechend scheißen. Der Knoblauchgestank in der Blutbahn verarbeitet wird. Sie zielen auf die Instinkte und predigen gleichzeitig Wohlverhalten. Was wundert es Sie, dass manch einer sich aufgerufen fühlt, sich zu entscheiden? Für den Anstand, gegen Pflichtverfall und Egoismus. Sie züchten Ihre eigenen Schlechter heran. Mir machen Sie damit nur verdammte Scheißarbeit. Die Frau des Staatsanwalts hat den letzten Satz ihres Mannes gehört und entschuldigt sich. Verzeihen Sie, sagt sie. Mein Mann liebt manchmal das Drastische. Wenn ich meine Augen herausnehme, rollen sie über die Tischplatte. Dann liegen sie still und blicken aufeinander. Die künstlichen kann ich ohne Schwierigkeit in die Höhlen setzen. Mit den künstlichen beobachte ich, sie eignen sich dazu besser. Die natürlichen sind sehr verletzlich. Der bloße Anblick von Staub kann ihnen lästig werden, obwohl sie härter sind als die künstlichen, die ich nach Möglichkeit immer benutze, deren Legierung ich selbst bestimmt habe. Weich sind sie, nachgiebig. Sie behalten zurück, was ich mir von ihnen erwünsche. Sie bewahren auf, lange Zeit, bis sie müde und trocken geworden sind. Dann tausche ich sie wieder gegen die Echten, erhole mich. Meine Echten sind alte, traurige Augen. Der Rest von einem Einst. Sehe ich sie da auf dem Tisch liegen, ist es, als blinkten sie. Als hätte meine Mutter sie gestern geputzt, zärtlich angehaucht und poliert. Beim Wechseln muss ich aufpassen. Linkes Auge, rechtes Auge. Sie dürfen nicht durcheinander geraten. Das schimmernde Grau der Echten ist sicher Ergebnis häufiger Reinigung. Als hätte jemand sich bemüht, das frühere Blau abzuscheuern. Oder bin ich womöglich selber dafür verantwortlich? Habe meine Augen abgenutzt, durch allzu genaues Hinsehen, ohne teilzunehmen, ohne etwas zu empfinden. Spüre aber die Gewissheit, einem vertrauten Zusammenhang anzugehören. Ich blicke objektiv auf jede Person, schaue nicht als ich. Ich schaue als jeder. Ich bin allgemein. Ich bin mich los. Ich bin gut. Auffällig am Chef des Reporters sind die schütteren dunklen Locken. Seine Hände bohren sich in die verräucherte Luft. Unfähig scheinbar für einen Zugriff, liegen sie gefährlich lauernd nebeneinander auf der leeren Tischplatte. Stellen sich tot, um überraschend hochschnellen zu können. Was ist mit dem Jungen, der auf dich geschossen hat? Finde ihn. Wir brauchen ihn, der unser täglich Brot ist, das wir austeilen an die Hungrigen, an die Unersättlichen. Wir sind die Wohltäter, die auch das Klopapier der Gesellschaft sind. Wir sind für die Unterschiede, für saubere Fronten. Wir bestimmen, was böse ist und was gut. Wir stemmen uns gegen die Katastrophe, reden sie jedoch herbei. Wir malen sie an die Wand und erzeugen das Schaudern. Wir reißen den Abgrund auf, damit alle hineinblicken können. Wir verabreichen Häppchen, um das große Schlingen zu verhüten. Die Gesellschaft reinigt sich in den Opfern, die wir für sie auswählen. Die Opfer werden der höheren Moralität dargebracht, dem geräuschlosen Zusammenhalt, dem Funktionieren des Marktes. Wir bieten die unleugbaren Tatsachen in Folge. Wir erwecken das Bedürfnis nach Fakten durch Fakten. Wir machen neugierig und stumpfen ab. Jeder Fakt ein Cliffhanger. Nimm dir die Eltern des Jungen vor. Was zählt, ist die Poesie des Herzens. Die Eltern des untergetauchten Jungen stehen in der Mitte des Zimmers, in dem wenig Platz bleibt zwischen dem Wandschrank und der Polstergarnitur. Frau Stanitz ist eine dicke Frau, Ende 40, in einem längs gestreiften Kleid, mit einem Gürtel aus gleichem Stoff, der verdreht spannt über ihrem Leib. Ihr Gesicht pausbackig, freundlich, darum herum die gelblich durchsichtigen Locken ihrer Dauerwelle. Der Vater des Schützen ist bleich, doch hält er seine Schultern gestrafft. Die Mutter des untergetauchten, sogenannten Terroristen scheint gefasst. Doch sieht man Kummer in ihren Augen. Frau Stanitz ist der Ansicht, es sei nicht ihr Sohn gewesen, der auf den Reporter geschossen hat. Mein Sohn hat nicht geschossen. Meine Frau wird gleich auftischen. Meine Frau hat Fisch gekocht. Sie mögen doch Fisch? Im Lokal wähle ich mir den Fisch selber aus dem Aquarium aus. Das braucht Zeit, viel Zeit. Das Fleisch muss weich und fett sein. Deshalb beobachte ich das Tier. Sozusagen betrachten wir uns beide. Das ist wie gegenseitiges Maßnehmen. Wir gewöhnen uns aneinander. Haben wir uns kennengelernt, gebe ich meine Bestellung auf. Die Hand des Kochs tastet sich durch zwischen den unterschiedlichen Fischen, bis sie den gewünschten greift. Gelegentlich erteile ich vor dem Aquarium meine Anweisungen, kehre dann zufrieden zum Tisch zurück, sicher keine falsche Wahl getroffen zu haben. Krustentiere erregen meinen Widerwillen. Es ist doch nicht möglich, durch den Panzer das Alter abzuschätzen. damit das klar ist. Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Ich weiß. Auf dem Ölbild über Ihrem Sofa ist Herbst. Eine Gebirgslandschaft. Sie gefällt mir. Wir müssen uns beeilen, rechtzeitig wieder ins Tal zu kommen. Die Abende brechen schnell herein. Bitte gehen Sie voraus. Lassen Sie uns in Ruhe, wenn es Ihnen bei uns nicht gefällt. Mein Sohn hat Freunde, er ist nicht allein. Im Gebirge werden wir frische Luft haben. Ich werde Sie aufs Neue überzeugen. Sie müssen die Füße flach aufsetzen und sich leicht nach vorne beugen wegen der Gewichtsverlagerung. Atmen Sie mit geschlossenem Mund tief ein durch die Nase. Wir haben den bewaldeten Hang hinter uns gelassen. Der Pfad führt zwischen zwei Almhütten durch. Der Gipfel im Hintergrund ragt schroff. Oben liegt der erste Schnee. Noch strahlt der Himmel. Die wenigen Föhnwolken bilden keine Gefahr. Halten wir uns nicht lange auf. Wir bewegen uns über dem Geläufigen dort unten. Doch haben wir keinen Talblick. Wir wissen trotzdem Bescheid. Wir verlassen uns auf mich. Ich führe Sie den Weg, der Sie bewegt und aufregt. Wir schauen weit. Weiter geht es nicht mehr. Ich mag nicht, was Sie uns erzählen. Wir fragen Ihre Frau. Es wäre möglich, Ihnen meine Faust ins Gesicht zu schlagen. Meine Frau hätte bestimmt nichts dagegen. Ich weiß, dass Sie zu mir gehören. Und Sie wissen, Liebe und Abscheu hausen eng beisammen. Es kommt vor, dass Liebende sich voreinander ekeln. Für Augenblicke erlebt sich jeder allein, empfindet Misstrauen gegen den anderen. Die Symbiose bedeutet auch Verpflichtung, den Auftrag, einander gerecht zu werden, Gemeinsamkeit zu versuchen. Herr Starnitz, schämen Sie sich nicht, wenn Sie mir Bewunderung entgegenbringen. Lassen Sie sich umarmen. Bitte umarmen Sie zuerst meine Frau. Herr Starnitz nimmt Rotweingläser aus der Vitrine, hält sie kurz gegen das Licht. Dann gehen die beiden Männer in die Küche. In der Küche hat Frau Starnitz sich am Fensterkreuz erhängt. Ihr Mann sagt, dass sie die Schande nicht überlebt hat. Herr Starnitz fängt an, laut zu weinen. Der Reporter will darüber schreiben. Gott liebt die Selbstmörder, weil er die Heiligen liebt. Ich habe meinem Kind beigebracht, nicht zu lügen. Es ist mein braves Kind. Bernhard lügt nicht. Bernhard stiehlt nicht. Bernhard quält keine Tiere. Er ist der Engel, den Gott geschickt hat, die Schlechten zu strafen. Er rächt die Armen und die Dummen. Er hat Mitleid mit seiner Mutter. Mein Kind ist rein, es passt nicht zu euch. Ich halte Bernhard in meinen Armen. Ich beschütze ihn. Die Polizei steht auf der Seite der Heuchler. Sie verfolgt die Unschuldigen und hilft den Betrügern beim Betrug, den Räubern beim Raub. Die haben die Polizei beauftragt und ihr Geld gegeben. Die Anständigen zittern vor Zorn in ihrer Ohnmacht. Aber sie verlangen nach der Gleichheit der Brüder. Sie ist versprochen. Bernhard, mein Sohn, ein Märtyrer, der töten will, damit andere leben können. Ihm stellt die Polizei nach, als wäre er der Verbrecher und nicht die Verderbten, die er vernichten muss, weil ich ihm gesagt habe, dass Sauberkeit der Stolz der kleinen Leute ist. Er nimmt kein schmutziges Buch in die Hände. Seine Feinde machen die Armen arm und die Dummen dumm. Dann sagen sie, dass die stinken. Es stinken aber sie bis zum Himmel, sodass keine Gnade sein wird. Der Reporter findet tröstende Worte für den weinenden Witwer. Der Reporter will über all das schreiben. Frau Starnitz ist nun im Himmel und gibt ihm recht. Frau Starnitz gibt ihm zu denken. Oh, oh. Der Reporter steht und kaut an den Fingernägeln. Sie sollten mal dabei sein, wenn eine Hausfrau von der Decke hängt, die Kollegen. Aber sie haben sich rechtzeitig verdrückt. Nur ich. Ich bleibe dran am Unglück. Der Marktwert ist mein Selbstbewusstsein. Ich mache nichts unter meinem Preis. Ich liebe meine Frau, obwohl sie mir keine Tränen trocknet. Wenn meine Frau in der Nähe ist, weine ich nicht. Halt dich fest, sag ich ihr. Fass mich an. Dann kann dir nichts passieren. Du bist ein Arschloch. Ich habe mich satt. Ich habe mir Güte anverwandelt und für die soll ich büßen. Büßen für Nachsicht, für Nächstenliebe. Was bilden die Leute sich ein? Ich glaube an das Gute in jedem. Mag es auch nur mein Geplauder sein, dem ich lausche. Der Unaufhörlichkeit einer Erzählung von nichts. Ich habe die Wirklichkeit abgeräumt, bis keine mehr zu finden war. Jetzt sitze ich da. Wo nichts passiert, braucht es keine Reporter. Was nicht wahrgenommen wird, ist nicht. Also ist nichts. Du redest dich vor dir selber schön. Soll das was sein? Das steht mir bis oben hin. Ich bin Profi. Aber ich tue mir leid. Denke ich an meine Fans, tue ich mir leid. Ihre Köpfe über meiner Zeitung, trunken von Hoffnung, bis die Lottofee erscheint. Ich tue mir leid. Aber ich habe meine Gedichte. Ich bin auch Dichter, verdammt nochmal. Ich schreibe Natur- und Liebesgedichte, die, wie mir bestätigt wird, von hoher Musikalität sind. Meine Frau mag meine Gedichte nicht. Ich weiß warum. Mit ihnen ist kein Geld zu machen. Meine Frau verachtet meine Artikel wie meine Gedichte. Noch mehr meine Gedichte, die Zeitverschwendung sind. Ich habe meine Pflicht zu erfüllen, sagt meine Frau. Als Vater, als Ehemann. Angelika liebt meine Gedichte. Kümmere dich um deine Familie. Aber dir sind die Wahnsinnigen lieber. Normale Leute geben keine Story her. Für eine Schlagzeile riskierst du dein eigenes Verrecken. Du oder sie? Willst du eine Suppe? Haben wir nichts anderes? Der Typ hat auf dich geschossen. Mach endlich was daraus. Du hast den Auftrag. Was hat deine Freundin, das ich nicht habe? Deine Frau hat alles. Ich habe nichts. Aber alle sollen erfahren, dass es mich gibt. Ich steige nackt aufs Fensterbrett. Dann lasse ich mich hinunterfallen. Aber ich sterbe nicht, du Idiot. Du bist faul, verwöhnt und du bist alt. Was willst du überhaupt? Angelika. Angelika. Ich atme ihren Duft ein, sehe ihn, spüre ihn, als käme er in Schwaden. Feucht und gleichmäßig füllt er meine Lungen. Ich bin glücklich. Ich darf als Person nicht auffallen. Meine Leser würden das nicht ertragen. Sie kämen sich verhöhnt und verraten vor. Ich habe für sie nur das Wort zu sein, das sie dann weitererzählen können. Wo ist der Fehler? Hat der Junge, der geschossen hat, mich nackt gesehen, ohne den Schmuck meiner Zeitung? Ist er gekränkt und rast? Er hat auf mich geschossen. Ich muss ihn trösten oder ihm in die Fresse hauen. Eine Arbeit, die eher bitter ist, wie jede Notwendigkeit. Er hat auf mich geschossen. Ach, meine Lieben gleichen so oft unvernünftigen Kindern. Was mögen sie in Wirklichkeit hassen? Mich wohl kaum. Von mir allein gelassen, wüssten sie nicht ein und nicht aus. Ungünstig erzogen für ein Leben, das ist, wie es ist. Und ich? Ich haue mir selber in die Fresse, treibe mich vor mir her durch die Straßen, ich knüpfe mich auf, im Wind zu wehen. Die Zähne habe ich mir ausgerissen, meine Kiefer sind scharf wie Messer, mit denen beiße ich meine Adern durch. Ich liege an der Hausecke, die Hunde pissen auf mich. Ich wage nicht zu kriechen, ein Lebenszeichen von mir, und die alten Frauen würden ihre Stöcke und Schirme in mich stoßen. Meine Frau kümmert das nicht. Nicht mal um mein Leben fürchtet sie. Sollte sie mir nicht den Rücken stärken, wieder die Fairnisse und Zweifel? Sollten mir nicht Anerkennung und Respekt von meiner Frau zuteil werden, damit sie mich stärken? Ich werde den Beruf wechseln. Was kannst du denn noch? Die Stadtverwaltung hat den Tauben den Kampf angesagt. Wahrscheinlich fallen sie ihr zuliebe vom Himmel und es ergibt sich das Problem mit den Kadavern. Bezahlte Kräfte und die freiwilligen Helfer sammeln sie, schmeißen sie zu einem Berg von Vögeln zusammen, der mit Benzin übergossen und angezündet wird. Die Bevölkerung darf der Verbrennung beiwohnen. Es herrscht tiefe Zufriedenheit, doch kommt kein Jubel auf, weil nun der Gestank unerträglich wird. Das ist draußen. Hier im Zimmer liegt Angelika auf dem Sofa. Ich hasse deine Kinder, hat sie mir gerade gesagt. Ich will auch ein Kind. Ich muss jetzt arbeiten, habe ich ihr gesagt. Ich mache dir deine Lächerlichkeit nicht länger angenehm. Betrüge dich, halte dich weiter für toll. Du, ein Hund, der um die Häuserblocks streicht, der aber ohne Witterung ist. Du hast dich damit abgefunden, den Kot anderer Tiere zu fressen. Manchmal würde ich dich am liebsten umbringen. Du läufst und schnupperst und findest Dreck genug, um den dann als Text auszugeben oder als Gesang, als eine Liebeserklärung eingeschrieben in ein schwachsinniges Gedicht. Nimm die Spur in den Park und interviewe Spanner und Kinderschänder. Sie werden dir willig Auskunft geben, damit du ihren Namen sammelst. Sie wissen ja nicht, dass sie fürs Archiv sind, wie früher alle deine Geliebten, denen du übel mitgespielt hast, bis du mir begegnet bist. Ich bin deine Geliebte, aber ich bin frei. Du bist dran. Ich küsse dich zwischen die Augen. Aber ich muss dich strafen, weil du sonst nie erfahren würdest, was eine Haltung ausmacht. Du bist alt und krank und bissig. Ich knalle dich ab. Du lachst. Meine Zärtlichkeit ist ohne Ziel. Ich gebe dich frei zur Obduktion und zur Weiterverwertung. Angelika. Frühe, doch nicht vergessene Raserei dämmert in meinem Gehirn hoch. Angelika, die sich für großartig hält, die einen Revolver in ihrer Handtasche trägt, um eine Egalität zu erreichen, die natürlich am Ende nichts übrig ließe, als sie selbst, als reine Göttin, ausgewählt von sich selber für das ganz Neue. Angelika, Schöpferin einer anderen Welt, anders als meine, die sie verabscheut. Ich will diese Frau für mich, allein für mich. Ich will, dass kein Wahn über sie mächtig ist. Die Frau gehört mir. Der Reporter sitzt immer noch dem Staatsanwalt auf seiner Terrasse gegenüber. Das Verbot, ihn abzulichten, besteht weiterhin. Ich bin nicht weniger gefährdet als Sie, hat er dem Reporter gesagt. Wenn auch aus anderen Gründen. Angelika fotografiert nun vom Garten her das Haus. Sie hat einen Revolver dabei. In ihrer Handtasche. Meine Frau darf sie auch nicht fotografieren. Wo war ich stehen geblieben? Das wahre Leben. Das wahre Leben ist abwesend, aber wir sind auf der Welt. So wächst ein Bedürfnis nach Metaphysik. Es erhebt sich die bösartige Behauptung von Recht. Aus Not und aus Verlangen nach Sicherheit wird es als absolut begriffen. Es öffnet das Maul, um uns aufzufressen. Weil das Recht nicht von dieser Welt ist, maßt es sich an, diese in ihrer geringen Vollkommenheit zu vernichten. Sein Werkzeug ist der Mord, die heilige totale Verneinung, der Aufruhr um seiner selbst willen, den der Mörder immer aufs Neue stiftet. Daneben aber gibt es den Schlechter. Im Gesetz nicht vom Mörder unterschieden. Der Schlechter ist ganz von dieser Welt. Er arbeitet in ihr und für sie, versteht sich als Reinigungsunternehmer. Er tilgt nur, was er für störend und für anstößig hält. Das ist sehr viel, aber nicht alles. Der Schlechter gibt sich gerne als Pädagoge. So pervers für unsere Augen seine Handlungen sind, haben sie doch für ihn ein hehres Ziel. Er geht wie Sie sicher schreiben würden, über Leichen. Der Mörder jedoch ist nicht ein Mensch, der Leichen in Kauf nimmt. Er will vernichten. Er hasst vom Himmel herunter. Der Mörder liebt Gott mehr als die Menschen. Möchten Sie einen Cognac? Ich sage meiner Frau Bescheid. Danke, nein. Feiger Mord an Staatsanwalt. Steht am nächsten Tag in der Zeitung des Reporters. Täter unerkannt entkommen. Auf sein spezielles Papier schreibt der Reporter anderes. Angelika ist gefährlich für mich, weil ich sie erfunden habe, sage ich mir oft. Sie sagt, du spinnst. Ich sage auch, die Einsamkeit ist der Gesundbrunnen des Gemüts. Ich habe eine Schwester, die im Himmel ist. Sie ist als kleines Kind gestorben. Seitdem beobachtet sie mich. Ich weiß, dass sie ihren Sarg mit in den Himmel gebracht hat. Ich habe ihn dort hinaufgehoben, damit sie mich im Blick halten kann. Ich brauche kein Gewissen. Ich habe sie. Ich habe ein Gefühl von Wärme in mir, als würde mir nie kalt, solange ich meine Schwester Liselotte nicht vergesse. Sie hat Kummer nicht verdient. Ich staune über die Milde, die sie mir erweist, die sie doch ohne Erfahrung ist, nicht vom Leben hat lernen können, das mir abverlangt, ihr weh zu tun. Behalte ich ihren Willen im Gedächtnis, verzeiht sie mir. Ich komme bei jeder Besinnung auf ihn zurück. Das Gute ist die Zufriedenheit. Die habe ich ihr zu verdanken. Was würde Liselotte an meiner Stelle tun, frage ich mich oft. Dann kann ich lächeln. Dass du dich nicht schämst. Willst du? Nein. Warum nicht? Ich will nicht. Du wolltest doch immer. Ja. Das wird dir noch leid tun. Ja. Bist du immer noch mit der Kleinen zusammen? Ja. Der Junge, der auf den Reporter geschossen hat, ist aus den Schlagzeilen verschwunden. Im Moment interessiert jemand anderes. Eine junge Frau. Eine Frau, die als Monster bezeichnet wird. Ich will die Klopstock. Die junge kleine Frau mit den zarten Händen, der blassen Haut und den breit geschminkten Lippen. Die Klopstock, die ihre beiden Kinder umgebracht hat. Unsere Leser sollen erschrecken vor der. Wir bestimmen, was böse ist und was gut. Wir stemmen uns gegen die Katastrophen, reden sie jedoch herbei. Wir malen sie an die Wand und erzeugen das Schaudern. Wir reißen den Abgrund auf, damit alle hineinblicken können. Wir verabreichen Häppchen, um das große Schlingen zu verhüten. Die Gesellschaft reinigt sich in den Opfern, die wir für sie auswählen. Die Wirklichkeit ist das Material der Zeitung, die die wirkliche Wirklichkeit ist. Festlegen, was ist, sonst ist nichts. Leere ist sonst. Ich bezahle euch viel zu hoch, ihr Arschlöcher. Ich räume euch den Platz ein, den ihr verlangt. Ihr müsst liefern, ihr dreckigen, gemeinen Erpresser. Ihr müsst nun mal liefern. Die Kindsmörderin. Es verlangt mich nach der Kindsmörderin. Ich bin verrückt nach ihr. Ich habe sie nötig wie ein Gebet, das die Gemeinde fromm macht. Auf den Knien bitte ich um die Klopstock. Ich will die Klopstock. Der Reporter hat der Kindsmörderin, die nach ihrer Tat nicht versucht hat, sich selber umzubringen, ein Angebot unterbreitet. Sie bekommt eine Menge Geld, einen gerissenen Anwalt und einen der Gutachter bezahlt seine Zeitung. Im Gegenzug muss die in der U-Haft Einsitzende dem Reporter Details liefern. Ich werde sie häuten. Der Wärterin bringe ich wie üblich Pralinen und Geld mit. Ich werde die Klopstock häuten, die nach ihrer Tat nicht mal versucht hat, sich umzubringen. Schaut sie gegen die Wand, nehme ich sie in die Arme wie ein Kind. Wenn sie nicht redet, werde ich mir die Geschichte, sage ich, ihr selber aus den Fingern saugen. Der Hass einer Mutter auf ihre Kinder, weil sie ihr beim Vergnügen im Wege stehen. Sachverhalte sind unkompliziert, erklären sich von alleine. Ich reihe sie aneinander, bis sie ein brauchbares Bild von einer Kindsmörderin ergeben. Jeden ihrer Liebhaber werde ich befragen, nur beschränkte Auskünfte zählen. Die Klopstock, eine miese Frauensperson, die außer Männern nichts im Sinn hat, die ihre Kinder von Anfang an vernachlässigte. Die Nachbarn bestätigen deren Geschrei. Kalte Augen, gierige Hände, die morden können. Schon entsteht ihr Porträt. Die blasse Haut des Gesichts, in der rötliche Flecken die Unrast verraten, abgekaute Fingernägel, herausfordernde Haltung, eine Frau, die kriegen will, die auf Genuss lauert. In der Schule bereits aufsässig, später für jede Arbeit sich zu schade, träge schläft sie mit offenem Mund. Das werde ich schreiben, wenn sie nicht redet. Keine Angst, werde ich sagen. Wir holen sie hier raus. Wozu? Mir ist egal, was sie machen. Ich halte meine Kinder an der Hand und gehe mit ihnen durch den Wald. Sie sind klein und wir kommen nicht schnell voran. Von den Zweigen der Bäume fallen die Nester mit winzigen, nackten Vögeln darin. Ihr Piepsen ist schwach. Doch weil sie so viele sind, entsteht ein gewaltiges Geräusch. Wir getrauen uns nicht weiter, bleiben nahe bei einem Stamm und staunen über das Unglück. Meine Kinder wollen die Vögel aufheben, aber ich verwehre es ihnen. Damit habt ihr nichts zu tun, sage ich und weiß, dass ich lüge, während wir auf die Kolonnen der Käfer und Ameisen schauen. Auch Mäuse und Eichhörnchen, die alle sich über die rosa Vogelkörper hermachen. Schließlich tritt Stille ein, als wäre da nie Leben gewesen, sodass wir uns noch mehr fürchten als schon zuvor. Es ist aber überhaupt kein Wald. Das war ein Irrtum. Das Hupen der Autos beweist uns die Täuschung. Vor denen rennen wir her. Es scheint, sie haben es auf uns abgesehen. Doch auch das stimmt nicht. Wir sind nur zu Hause. Gerade hat mein Freund mich geschlagen und gesagt, ich habe sonst nichts auf der Welt. Die dann zu prügeln, er sich auch gar nicht getrauen würde. Ich ahne, dass das nicht aufhören wird, weil ich ihm keine andere Welt werde schenken können. So ist unsere Liebe beschaffen. Den Kindern habe ich Schlaftabletten gegeben und sie dann erstickt. Dann bin ich zu meinem Freund ins Bett. Das war sicher sehr ruh und wird sich strafverschärfend auswirken. Meinem Freund habe ich nicht von der Tat erzählt. Er hätte mich nicht verstanden. Ich lebe nun für meine Kinder mit. Das genügt. Ich habe ja die Erinnerung an sie, denen ich das Leben, grausam wie es ist, erspart habe. Ich bin glücklich. Man wird mich für lange Zeit einsperren. Niemand ist schuld. Auch meine Eltern nicht. Ich habe eine sorglose Jugend gehabt. Ich wollte meine Kinder. Meine Kinder und ich haben viel gelacht. Die Augen sind mir erst später aufgegangen. Ohne dass ich sagen könnte, weshalb. Schreiben Sie, Monstermutter tut nichts leid. Monstermutter tut nichts leid. Kindsmörderin präsentiert sich als reine Seele. Anne Klopstock hält sich für etwas Besonderes. Was zählt, ist die Poesie des Herzens. Die Schweinereien sind nicht von Anfang an meine Sache gewesen. Ich werde mich für die Ewigkeit präparieren. Irgendeine Bedeutung wird mir zukommen. Möglicherweise aber bin ich doch nur ein Würstchen. Zuständig nur für meine Artikel. Ich wünsche mir Tränen. Nirgends finde ich was bei mir, das nicht gleich zu vergessen wäre. Tränen, von denen ich erwarte, dass sie mich reinigen. Meine Frau hat mich verlassen. Der Junge, der auf den Reporter geschossen hat, soll Folgendes geäußert haben. Die Natur wäre ein Wunder ohne die Menschen. Der Junge ist inzwischen in einem Schwimmbad vom Sprungbrett in ein leeres Becken gesprungen. Er war sofort tot. Der Reporter hat seinen Artikel abgeliefert. 2 Tage wird jeder sich an den Jungen erinnern. Die vielen Menschen. Sie ziehen vorüber wie die Blechtiere in einer Schießbude. Ich schieße auf gut Glück. Meine Frau ist weg. Ich habe das Bedürfnis zu verschwinden. Soll ich Mitleid haben? Das ist mir zu zivilisiert. Willst du? Nein. Das wirst du noch bereuen, ich verspreche es dir. Bist du immer noch mit der Kleinen zusammen? Ja. Ich habe einen Traum. Den habe ich zur Wirklichkeit erklärt. Was in meinem Hirn ist, ist wahr. In meinem Hirn ist der Wahn. Also ist er wahr. Ein Traum, in dem die Strafe verschwunden ist. Wir haben die Hölle abgeschafft. Wir werden auch die Gefängnisse abschaffen. Nur wenige wissen, was sie tun. Auch die wenigen wissen es nicht, aber sie kennen ihren Vorteil. Die wenigen, die einen Vorteil haben, die Mächtigen, verführen die vielen, sich und andere zu bestrafen. Einer straft den anderen. Die vielen, die nicht wissen, was sie tun, und die wenigen, die ebenso nichts wissen. Ich lache darüber. Mein Blick ist genau und tödlich. Mir selber füge ich Schmerzen zu, die sonst niemand kennt. Angelika, ich ahne, dass Ihr Blick weit über uns alle hinweggeht, als wären wir alle nur ein Teil der Landschaft, die Sie sich wünscht. Meine Mutter gab mir mit, was ich brauche. Ich gehe an ihre Hand. Sie zeigt mir den wunderschönen Mai. Wir gehen, ich laufe an ihrer Hand, wir sind allein, sie und ich. Du bist ein lieber Junge, sagt meine Mutter. Um dich brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Du lässt mir genug Zeit, an mich selber zu denken. Aus deinem Vater habe ich viel gemacht. Ich habe alles für deinen Vater getan. Er war ein so feiner Mann. Sonntagabends lässt meine Mutter mich an ihre Brust saugen, bis ich müde und satt bin. Ich muss nicht einsam sein. Sie lächelt auf mich herab. Ich jedoch bin böse und überlege, ob ich zubeißen soll wie ein wirkliches wildes Baby. Dann die Brustwarze ausspucken. Meine Mutter würde aufschreien vor Vergnügen, aber nie wieder versuchen, mich zu säugen. Am Morgen jedes Geburtstags bat sie mich, werde ein brauchbarer Mensch. Du hast sie nicht mehr alle. Ich bin ein System für mich allein. Ich bin gewalttätig gegen mich. Was grausam ist und deshalb wert, für die Ewigkeit präpariert zu werden. Ich habe mich satt. Ich fühle mich wohl im Überdruss, als wäre Blutlosigkeit ein Geschenk der Natur, ein Trost für alle, die altern, so ist das sicher gemeint. Ich habe meinen Körper verloren und schreibe ins Leere. Der Junge ist vergessen. Der Reporter widmet sich, weiterhin der Anne Klopstock, die sich im Augenblick gut, für, die Schlagzeilen eignet. Der enge Raum. Die Wärterin, der Reporter, die Freundin des Reporters mit Fotoapparat und ihrer Waffe, die keiner entdeckt hat. Die Kindsmörderin Anne Klopstock. Schade, dass es keinen Himmel gibt. Aber die Erde erhebt sich gegen das, was man ihr antut. Sie wölbt sich, bis sie glatt ist und hoch, sodass keiner mehr sich halten kann an ihr. Die Empörung der Erde ist groß. Der Schrei ist so laut und unerträglich wie die Trauer. Die Erde lehnt sich auf gegen das, was ihr angetan wird. Aus ihr bricht Eis. Der Frost kommt von innen und von außen. Vom Himmel, den es nicht gibt. Die Flüsse und Meere sind gefroren. Noch tummeln sich Menschen darauf, und bauen Schneemänner mit Hüten auf den runden Köpfen. Die werden angebetet, da sonst nichts mehr ist und keiner den anderen genug liebt. Die neuen Mütter schaffen die Erde neu, nach ihrem Bild. Kahl und leer und hohl. Es gibt keine Fortpflanzung mehr. Die Fortpflanzung ist erstarrt. Das Neue ist das Endgültige. Die Stille, die vor dem Anfang gewesen ist, ist wieder da. Allein die Mütter können sie herstellen. Aus ihnen ist das Leben gekommen, das sie dorthin zurückgeben, von wo sie es aus Versehen erhalten haben. Ich will nicht fotografiert werden. Wir bezahlen nicht nur den Anwalt, wir bezahlen auch einen der Gutachter. Es wird fotografiert. Ich will das nicht. Ich bin hier, um zu fotografieren. Wir machen Ihnen ein Angebot. Das tun wir nicht. Die Freundin des Reporters umkreist Anne Klopstock in gebeugter Haltung und betätigt fortwährend den Auslöser. Dabei sagt sie: In der Kamera ist kein Film. Eine Fotografin, die nicht fotografiert, wird im Gefängnis nicht geduldet. Die Wärterin tritt vor, um nach Angelikas Arm zu fassen. Angelika schießt. Angelika schießt. Angelika schießt. Auch als die Wärterin vor ihr auf dem Boden liegt, bückt sie sich nicht. Keinen Blick wirft sie auf die Tote. Es ist der Traum. In meinem Traum ist die Strafe verschwunden. Wir haben die Hölle abgeschafft. Wir werden auch die Gefängnisse abschaffen. Vielleicht bin ich verrückt. Ich fresse mich selber auf, während ich gleichzeitig verbrenne. Das ist der wahre Übermut, der frei macht, indem er mir wehtut. Ich höre aber nicht auf damit, bis ich nicht mehr bin. Die alte Wärterin liegt da. Sehr jung plötzlich. Selbst das Blut, das ihre Bluse tränkt, scheint sie zu schmücken. Die Brille ist beim Sturz zerbrochen. Der Reporter will nach ihren Händen greifen, um sie zu küssen. Der Uniformrock der Wärterin hat sich verschoben. Die Knie sehen bleich und hilflos aus. Abgewinkelt liegen sie hintereinander. Das soll es gewesen sein? Die Klopstock sitzt noch auf ihrem Stuhl. Das Gesicht des Reporters hat einen fassungslosen Ausdruck angenommen. Das soll es jetzt gewesen sein? Für dich ja. Warum? Wir nehmen ihn als Geisel, damit uns nichts passiert. Nein, wir brauchen ihn nicht. Die Freundin des Reporters hat nichts Überraschendes in der Stimme. Dem Reporter bleibt ein einziger Augenblick zu überlegen. Was habe ich falsch gemacht? Sein erstauntes Gesicht, als Angelika ihre Waffe auf ihn gerichtet hält. Feiger Anschlag bei Interview mit Mörderin. Reporter im Gefängnis getötet. Kindsmörderin aus Gefängnis geflohen. Was habe ich falsch gemacht? Der Reporter schaut sich im Spiegel an und freut sich. Allerdings findet er sich nicht mehr darin. Eine tröstliche Erfahrung für ihn. Er rasiert sich, ohne sich zu sehen. Eine Folge des Todes wahrscheinlich. Seit Angelika ihn erschossen hat, fühlt er sich gut. Er weiß gar nicht, was ihn zuvor als Lebenden gestört hat. Erinnerung hat sich für ihn erledigt. Eine Nachfrage ohne Aktualität. Stille zieht ihn in sich hinein, wie der Abgrund. Das ist die Kraft der Poesie. Das ist die Kraft der Poesie. Das ist die Kraft der Poesie. Glaubt der Reporter. Er muss kein Reporter mehr sein. Er freut sich. Denn nun sind leise Sensationen seine Angelegenheit. Leise Sensationen. Ich bin glücklich. Ich denke oft an Angelika. Der Gedanke an sie macht mich fröhlich. Nur der Blick auf das weiße Papier löst eine Beklemmung aus. Die Leere auf dem Papier wirkt auf mich wie eine Forderung. Ich beginne zu schreiben. Ich schreibe. Denn ich bin Dichter. Sie hörten Geburt eines Dichtes im Bürgerkrieg nach Karl Günther Hufnagel. Hörspielbearbeitung Astrid Littfass. Die Rollen und ihre Sprecher waren Reporter Christian Berkel, Angelika Hilke Altefrohne, Rosi Angelika Bartsch, Anneliese Frauke Pohlmann, Chef Reinhard von Stolzmann, Herr Stanitz Heinrich Giskes, Frau Stanitz Heidemarie Rohweder, Staatsanwalt Felix von Manteuffel, die Kindsmörderin Abak Safai Rath, die drei jungen, aufgeregten, müden Frauen, Anita Iselin, Ruth-Marie Kröger, Elisa Rus-Campos. Ton und Technik Helmut Schick und Ursula Potyra. Regieassistenz Dorothea von Hinte. Musik Sabine Wortmann. Regie Andrea Ghetto. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahre 2006.